Hi guys. Hallo Leute. I'm here, this is very serious and very sobering. Ich bin hier in gewisser Weise sehr ernst und sehr nüchtern. I normally at the beginning of the year like to spend the time of fasting and praying to just set my heart right with the kingdom of God. Und normalerweise bringe ich zu Beginn des Jahres eine Zeit des Fastens und Betens, um mein Herz mit dem Reich Gottes in Einklang zu bringen. And usually God gives me a prophetic perspective for the year. Und üblicherweise gibt Gott mir eine prophetische Perspektive für das Jahr. 2020, everything that God has shown me has happened. 2020 ist alles eingetreten, was Gott mir gezeigt hat. So this year I went into the new year fasting because that's what I always do. Und dieses Jahr begann ich das neue Jahr mit Fasten, weil ich das immer so tue. But normally I spend the first 3 weeks. Aber normalerweise verbringe ich die ersten 3 Wochen damit. This year I didn't. Aber dieses Jahr habe ich das nicht gemacht. Promised to fulfill a 40-year-old dream for my beautiful girl. Denn ich habe versprochen, einen 40 Jahre alten Traum meines wunderschönen Mädchens zu erfüllen. And I took her to a beautiful island. Und ich nahm sie mit auf eine wunderschöne Insel. And I said to her, sweetie, I'm not gonna work. Und ich sagte ihr, Liebling, ich werde nicht arbeiten. And I just will be here for you. Ich werde nur für dich da sein. So one of the nights I wasn't praying anything specific. Und in einer der Nächte, ich war nicht am Beten. I just had a good time, went to bed. Ich hatte einfach eine schöne Zeit mit meiner Frau und ging ins Bett. She fell asleep quickly. Und dann schlief sie schnell ein. And I kind of dozed off and then I woke up. Und ich schlummerte auch ein und dann wachte ich auf. And it's not the kind of, you know, I wake up. Und es ist nicht die Art von, du weißt schon, ich wach auf. Like, I woke up and I knew this is a God encounter. Vielmehr wachte ich auf und wusste, dass dies eine Gottesbegegnung ist. So I do what I've always done, I get out of bed. Also tat ich, was ich immer tue. Ich ging aus dem Bett. So I quietly went to the living room of the place that we stayed. Und ich ging leise in das Wohnzimmer des Hauses, in dem wir wohnten. And let Debbie sleep. Um Debbie schlafen zu lassen. And then God began to speak to me. Und dann begann Gott mit mir zu sprechen. So I quickly got my iPad and began to write things down. Also holte ich schnell mein iPad und fing an, Dinge aufzuschreiben. And the Lord began to speak to me about 2021. Und der Herr begann zu mir über 2021 zu sprechen. So here is my prophetic perspective for 2021 that literally came to me like out of nowhere, is to say. Hier ist also meine prophetische Perspektive für das Jahr 2021, die mir buchstäblich aus dem Nichts kam. So I'm going to share with you what I wrote down. Ich möchte also mit dir teilen, was ich aufgeschrieben habe. The first thing that God said is that this is the time of separation of the gray into black and white. Das erste, was Gott sagte, war, dass dies die Zeit der Entmischung von Grau in Schwarz und Weiß ist. Things that have been hidden will be revealed. Verborgenes wird offenbar werden. The trumpet of the Lord through the mouth of the prophets will be blown louder than in the past. Die Trompete des Herrn wird durch den Mund des Propheten lauter geblasen werden als in der Vergangenheit. I saw many eagle eggs burst open. Ich sah viele Adlereier aufbrechen. And new eagles come out. Und neue Adler herauskommen. And they were being raised supernaturally. Und sie wurden übernatürlich großgezogen. And the Lord showed me that the eagles stand for prophet. Der Herr zeigte mir, dass die Adler für Propheten stehen. And he showed me that the reason why there were so many new eagles. Er zeigte mir, dass der Grund für so viele neue Adler ist. Because they stand for a new breed of prophet. Weil sie eine neue Brut von Propheten repräsentieren. In 2021, a new breed of prophets of the new covenant will be raised. 2021 wird eine neue Brut von Propheten des neuen Bundes aufgezogen. Then I saw a few older eagles, not many, just a few. Dann sah ich ein paar ältere Adler, nicht viele, sondern wenige. They began to attack these older eagles. Yes, these other eagles. Sie fingen an, die jungen Adler anzugreifen. And it's incredible because the Lord supernaturally protected these younger eagles from the attack of the older eagles. Und das Erstaunliche war, dass der Herr die jungen Adler übernatürlich vor dem Angriff der älteren Adler schützte. Then I saw the Lord himself to train and teach these baby eagles. Dann sah ich, wie der Herr selbst die Baby Adler trainierte und lehrte. This new breed of prophets is not going to be trained and taught by people. Yes. It's being taught by the Lord himself. Diese neue Brut von Propheten wird nicht von Menschen gelehrt und trainiert, sondern vom Herrn persönlich. And these new eagles, they will begin to find each other supernaturally. Und diese neuen Adler werden einander auf übernatürliche Weise finden. Because they're all listening to the same voice, which is the voice of heaven. Denn sie hören alle auf dieselbe Stimme, nämlich die des Himmels. And the voice of the Lord. Und die Stimme des Herrn. And it is time, the Lord said to me, it is time to fine-tune into the voice of heaven. Der Herr sagt, es ist Zeit für eine Feinabstimmung mit der Stimme des Himmels. It's time for intimacy. Es ist Zeit für Intimität. Remember, 2021 is time for intimacy. Denk daran, 2021 ist Zeit für Intimität. The second thing the Lord said to me, das Zweite, was der Herr sagte, it is time of instability and stability. Es ist Zeit der Instabilität und Stabilität. When the Lord first said to me, I thought like, did I hear the Lord right? Als der Herr das sagte, fragte ich mich, ob ich ihn richtig gehört habe. Is it instability or stability? Ist es Instabilität oder Stabilität? The Lord said both. Der Herr sagte beides. The things that are going to come after the shaking of 2020. Das, was nach der Erschütterung von 2020 kommen wird. And the shaking of 2021 will be much greater than the shaking of 2020. Die Erschütterung 2021 wird noch viel größer werden als die von 2020. So if you think 2020 has been bad, 2021 is going to be worse as far as the shaking is concerned. Wenn du also glaubst, 2020 war schlimm, wird 2021 noch schlimmer werden, was die Erschütterung angeht. And the Lord showed me that the shaking of the institution of church in 2021 will be very strong. Der Herr zeigte mir, dass die Erschütterung der Institution Gemeinde 2021 sehr heftig wird. There will be powerful, strong shakings in the nations, in the business and in the lives of many individual Christians. Es wird starke Erschütterungen in den Nationen, im Geschäftsbereich und im Leben vieler Christen geben. There is a shift coming. Es kommt eine Verschiebung. And those things that people thought were stable will actually be found as very unstable. Und das, was Menschen für sehr tragfähig hielten, wird sich als sehr instabil herausstellen. Those things that people have trusted in because they thought they were so stable are not going to be stable. Worauf Menschen vertrauten, weil sie es für beständig hielten, wird nicht Bestand haben. And the things that's going to happen in 2021. Was 2021 geschehen wird, is going to be a shock to many people. Wird viele schockieren. Because those who have learned to really completely trust in the Lord. Denn die, die gelernt haben, völlig auf den Herrn zu vertrauen, who have actually looked unstable in the life in the eyes of many other people. Die, die in den Augen vieler eher als instabil erschienen, they will suddenly be found out as very stable people. Werden plötzlich als sehr standfeste Menschen erfunden werden. Lord said to me, der Herr sagte mir, in 2021 you will see what it means that the first shall be last and the last shall be first. 2021 wirst du sehen, was es heißt, dass die Ersten die Letzten sein werden und die Letzten die Ersten. There will be people. Es wird Menschen geben, who many others have looked at and said, ah, they are so unstable. Die von vielen anderen als unbeständig angesehen wurden. But they've learned to trust the Lord and suddenly they will be found firm and stable in the middle of the crisis. Die aber gelernt haben, dem Herrn zu vertrauen und plötzlich mitten in der Krise als standhaft erfunden werden. May you be one of them. Sei einer von ihnen. The third thing that the Lord said to me is this. Das Dritte, was der Herr sagte, ist, there will be sleeping and waking. Es wird schlafende, aber auch wache Menschen geben. Ja. Pessoas adormecidas e pessoas acordadas. And being super alert. Und Leute, die total wachsam sind. The Lord said to me that those who have chosen to believe the lies of the enemy. Der Herr sagte, die, die sich entschieden, den Lügen des Feindes zu glauben, which have infiltrated their minds and hearts because they have allowed it, denn sie erlaubten, in ihr Denken und Herz einzudringen, and because they have preferred to be carnally minded and did not repent, weil sie es vorzogen, fleischlich gesinnt zu sein und keine Buße zu tun, they will be lulled into a very deep sleep, werden daher in einen sehr tiefen Schlaf eingelullt. The Lord showed me this very seriously. Der Herr zeigte mir das sehr ernstlich. There were people who he kept speaking to, but they preferred to listen to the lies of the enemy and they would go into this deep spiritual sleep. Es gibt Leute, zu denen er immer wieder redete, die es aber vorzogen, den Lügen des Feindes zuzuhören. Sie werden in einen tiefen geistlichen Schlaf fallen. It will be the sleep of deception. Es wird der Schlaf der Täuschung sein. And this will be so powerful that these people think they are awake when in reality they are spiritually asleep. Und das hat so eine Macht, dass die Leute meinen, wach zu sein, obwohl sie in Wahrheit geistlich schlafen. They will believe that they are exactly on the right track, doing the right thing, but in reality they are not. Sie werden glauben, auf dem exakt richtigen Weg zu sein und das Richtige zu tun, aber dem ist nicht so. They have become dull in hearing and have true spiritual knowledge. Sie sind taub geworden zu hören und blind für wahre geistliche Erkenntnis. Because they have rejected true knowledge specifically to truly know the Lord. Denn sie haben wahre geistliche Erkenntnis abgelehnt, insbesondere den Herrn wahrhaftig zu kennen. But those whose heart have been set on the Lord, they will find their true spiritual senses awakened like never before. Aber die, deren Herz auf den Herrn gerichtet ist, werden ein Erwachen ihrer geistlichen Sinne erfahren, wie nie zuvor. They will be so alert to the Lord and the reality of heaven and the spiritual world. Sie werden dem Herrn und der geistlichen Welt gegenüber so aufmerksam sein, that they will not be moved by anything the natural ears will hear and the natural eyes will see. Dass nichts, was ihre natürlichen Ohren hören oder ihre Augen sehen, sie ergreifen wird. They will actually be very dull in hearing the things of the natural world around them. Their ears will be closed to them. Sie werden stumpfsinnig sein, die Sachen der natürlichen Welt um sie herum zu hören. Ihre Ohren werden dafür verschlossen sein. They will not be impacted whatsoever by the bad news around them. Sie werden von den schlechten Nachrichten um sie herum nicht beeinflusst werden. They will not be impacted by even what seems good news around them in the natural. Sie werden auch von den scheinbar guten Nachrichten in der Welt nicht beeinflusst werden. Which will be found out, which will not even be good news in reality. Die sich dann als gar keine guten Nachrichten herausstellen werden. Their spiritual senses will be so alert they will hear Jesus clearer than ever before. Ihre geistlichen Sinne werden so wachsam sein, dass sie Jesus deutlicher hören als je zuvor. The fourth thing that I've seen. Und das vierte, was ich sah. There will be a lot of talk about peace all over the world. Weltweit wird viel über Frieden gesprochen werden. But those who have their spiritual senses awakened. Aber wer wache geistliche Sinne hat. They will clearly see that behind all those beautiful words of peace, there are in reality very terrible, evil, hidden motives. Wird klar sehen, dass hinter all diesen schönen Worten des Friedens in Wirklichkeit sehr schreckliche, bösartige, verdeckte Motive stehen. Many political world leaders with very evil motives, inspired by demonic forces. Viele ranghohe Politiker der Welt, die böse Absichten haben und die von dämonischen Kräften inspiriert werden. Aber viele Leute werden sagen, wow, das erscheint mir großartig. Those with spiritual senses alert, they will see what's going on behind. Doch die, deren geistliche Sinne aufmerksam sind, werden erkennen, was dahinter steht. On the world scene, auf der Bildfläche der Welt, in the political world, in der politischen Welt, what seems to be very, very noble will actually be found to be very evil. Wird das, was sehr nobel erschien, als sehr böse erfunden werden. I've seen that Africa and the Muslim world will come into new focus. Ich sah, dass Afrika und die muslimische Welt neu in den Fokus rücken werden. I've seen that new frictions are going to happen within and among the Muslim world. Ich sah neue Spannungen innerhalb der muslimischen Welt. I saw bridges being built from Europe to Africa. Ich sah, wie Brücken von Europa nach Afrika gebaut wurden. And I saw that on these bridges a lot of trading will go on. Und dass auf diesen Brücken viel Handel getrieben werden wird. I saw a lot of people busily moving on this bridge. Viele Menschen bewegten sich sehr geschäftig auf diesen Brücken. I saw a lot of people being excited about this bridge between Europe and Africa. Viele waren begeistert über diese Brücken zwischen Europa und Afrika. But I saw that these bridges have been built with hidden evil motives. Aber ich sah, dass diese Brücken mit versteckten bösen Motiven errichtet wurden. There will be the promise of freedom and prosperity, but it will turn out as destruction. Freiheit und Wohlstand wird versprochen werden, aber das wird sich als Zerstörung herausstellen. Number 5. I saw an inversion within the church. Ich sah eine Inversion, eine Art Umstellung innerhalb der Gemeinde. This is something that just made my heart really kind of, it saddened my heart. Und das machte mein Herz irgendwie traurig. I saw that great and powerful churches that were great and powerful in the eyes of men. Ich sah, dass Gemeinden, die in den Augen der Menschen großartig und kraftvoll waren, will lose their spiritual significance. Ihre geistige Bedeutungen verlieren werden. I saw how some of these huge churches will close the doors of the building and will stop to cease exist. Einige dieser großen Gemeinden werden ihre Türe schließen und aufhören zu existieren. I've seen that others will just continue as usual, like nothing is happening, going on Sunday after Sunday. Andere machen einfach weiter wie immer, als wäre nichts passiert, Sonntag für Sonntag. They will keep the program going. Sie halten ihre Programme am Laufen. But in reality, they've lost the spiritual significance and influence which they once had. Aber in Wirklichkeit haben sie ihre geistliche Bedeutung und den Einfluss verloren, die sie einst hatten. Then I saw in a vision many little lights rising up all over the globe, in the whole world. Dann sah ich in der Vision überall auf der Welt viele kleine Lichter auftauchen. This is the true Church of Jesus Christ rising up in power and authority. Das ist die wahre Gemeinde Jesu, die in Kraft und Autorität aufsteht. Every small little light represented a group of believers. Jedes kleine Licht repräsentierte eine Gruppe von Gläubigen. I mean the whole globe began to first little lights and then the whole globus full of many little lights. Erst waren es ein paar Lichtchen und dann war der ganze Globus voll von diesen kleinen Lichtern. And I saw this specifically very, very big over Europe and Asia, a huge increase of this little light. Besonders in Europa und Asien sah ich einen enormen Zuwachs. So Europe and Asia began to fill up with this tiny little groups of believers meeting together in their home. Europa und Asien werden also übersät mit diesen kleinen Gruppen von Gläubigen, die sich in ihren Häusern treffen. And here is the shocking thing. Yeah. Was mich aber irgendwie schockierte, ich habe gerade Hühnerhaut. Here is what really kind of shocked me this time. Was mich aber irgendwie schockierte. There was not a single human leader. Es gab keinen einzigen menschlichen Leiter. The leader was Jesus. Der Leiter war Jesus. All of these little lights were focused on a huge light, which was Jesus Christ. Jeder dieser kleinen Lichter waren auf ein gigantisches Licht fokussiert, nämlich Jesus Christus. And their focus and their mind was completely on this big light, which was Jesus. Ihr Fokus und ihre Gedanken waren völlig auf Jesus ausgerichtet. They experienced a unity among them that was so powerful. Sie erlebten eine sehr kraftvolle Einheit untereinander. They were not glued together in unity by human effort or motivated by vision. Sie wurden nicht durch menschliche Anstrengungen in Einheit zusammengehalten oder aufgrund einer Vision. Their unity was true love for Jesus and for one another. Ihre Einheit war eine echte Liebe zu Jesus und zueinander. And then I saw that within these small groups of people, dann sah ich, dass in diesen kleinen Gruppen von Leuten, many of them who had been deeply wounded were very quickly restored and began to serve others. Viele, die tiefe Verletzungen hatten, schnell wieder aufgestellt wurden und anfingen, andere zu dienen. Number six and finally. Sechstens und letztens. I saw the financial world being shaken. Ich sah, dass die Finanzwelt erschüttert wurde. And with the shaking of the financial world, many, many lives also being shaken. Und damit eingehen wurden auch das Leben vieler Menschen erschüttert. This shaking is going to bring confusion and despair to many people. Die Erschütterung wird für viele zu Verwirrung und Verzweiflung führen. While other people will try even harder to find security in financial and earthly things. Während andere noch stärker versuchen werden, Sicherheit in den finanziellen und irdischen Dingen zu finden. This shaking of the financial world will actually lead many people to Christ. Und diese Erschütterung in der Finanzwelt wird viele Menschen zu Christus führen. As they will realize that their security was in something that was completely unstable. Weil sie erkennen werden, dass ihre Sicherheit in etwas völlig Instabilen lag. Then I saw a huge shift coming as far as the finances is concerned within the Christian world. Dann sah ich eine riesige Verschiebung hinsichtlich der Finanzen in der christlichen Welt. That was just incredible. Das war einfach unfassbar. And the Lord showed me that he has been dealing with the hearts of many of his children in the area of finance. Und der Herr zeigte mir, dass er an den Herzen vieler seiner Kinder im Bereich Finanzen arbeitet. And he told me that those who had been wise and listening and willing to adjust their hearts. Er sagte, dass die weise waren und willens, ihr Herz in Ordnung zu bringen, they will be entrusted with a lot of wealth. Mit sehr viel Reichtum betraut werden. A lot of wealth is going to be put into the hands of Christians who are trustworthy with money. Viel Vermögen wird in die Hände von Christen gegeben werden, die zuverlässig mit Geld sind. But those who have not allowed their hearts to be adjusted, aber die ihr Herz nicht ausrichten ließen, they will experience the loving but the painful discipline of the Father in heaven. Werden die liebevolle, aber schmerzhafte Zurechtweisung des Vaters im Himmel erfahren. Now guys, as always, Leute, wie immer, I submit this prophetic perspective with all humility, gebe ich diese prophetische Perspektive in aller Demut weiter. Not standing as somebody who says, I'm infallible. Ich stehe nicht hier als jemand, der behauptet, unfehlbar zu sein. But standing as somebody who's saying, aber ich stehe hier als jemand, der sagt, this is what I heard. Das habe ich gehört. And I submit this to you. Und ich gebe es an dich weiter. You listen. Du als Zuhörer. You make your judgment. Triff dein eigenes Urteil. You ask the Holy Spirit. Frage den Heiligen Geist. And you apply whatever you choose to apply. Und nimm das an, was du möchtest. With this attitude, I gladly submit it to you. Mit dieser Einstellung gebe ich es dir gerne weiter. Share it with other people. Teile es mit anderen. Pray about it. Bete darüber. Get ready for the most exciting year of your life. Mach dich bereit für das erstaunlichste Jahr deines Lebens. But prepare your heart. Aber bereit dein Herz vor. It's going to be quite a year. Es wird ein krasses Jahr. Jesus is about to come back. Jesus kommt bald wieder. But we are going to experience incredible things. Aber wir werden wunderbare Dinge erleben. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. Thank you for translating. Obrigado.